Warnung: Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten und sollten bei gefährlichen oder Konzentration erfordernden Arbeiten sowie während der Teilnahme im Straßenverkehr nicht gehört werden. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mike, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Episode 41. In der letzten Episode endeten wir mit TJs Vorhaben, Henrietta Island zu besuchen, gleich nachdem das Debakel um den Kinarodden ad acta gelegt wurde. Das Endziel ist zwar der Mariannengraben, aber wenn ein paar Dosen am Weg liegen, lohnt der jeweilige kleine Abstecher immer. Geocacher kennen das. Kein Fang ohne Beifang. Seit dem 01.04.2022 ist das Listing freigeschaltet und der FDF vakant. Wer würde als erstes das Logbuch entjungfern und in die Annalen der Geocaching-Geschichte eingehen? D5, T6, gnadenloser Wasserdruck, urzeitliche Meeresungeheuer, schwarze Smoker und ohne Hilfsmittel null Sicht. Der Mariannengraben, Hüter der letzten Geheimnisse der Tiefsee und der härtesten Dose, seit es Geocaching gibt. Einige haben sich auf den Weg gemacht, das Treppchen zu erklimmen. Die gesamte Dosensucherwelt blickt in den westlichen pazifischen Ozean, während TJ dem Unbill der Natur ins Auge blickt und mir das Krabbenkutter-Ambiente langsam auf die Stimme schlägt. Wir liegen im Zeitplan zurück. Das Packeis hat uns 2 zusätzliche Tage gekostet. TJ hätte es wissen müssen, dass um diese Jahreszeit noch kein offenes Wasser herrscht. Er hätte nur lesen müssen. Je höher wir kamen, desto mehr nahmen die Eisschollen zu und es war eine ziemliche Zickzackfahrt in den freien Rinnen. Irgendwann wurde es jedoch so eng, dass die Gefahr bestand, im Eis einzufrieren und möglicherweise zerquetscht zu werden. Da fasste TJ einen wahnwitzigen Plan, obwohl, wenn ich es so recht bedenke, hat er den wohl schon viel früher gehabt. Verdammt, die Rinne wird zu eng, das gibt gleich nichts mehr. Ja, wärst du jetzt Captain Blaubär, dann könntest du sicher eine Idee aus dem Ärmel ziehen. Aber da du's nicht bist, werden wir wohl vom Packeis eingeschlossen und unter dem Druck der Eismassen zerquetscht. Mit Ersterem könntest du tatsächlich recht haben. Mit Ersterem? Wir sitzen auf dem Krabbenkutter. Den kannst du mit seinem Plattboden auf einen Schlick oder eine Sandbank setzen. Aber solchen Seitenkräften hält der nicht stand. Das sind Millionen Kubikmeter Eis, die... Ja, entspann dich. Wir benötigen nur eine ausreichend große Eisplatte beziehungsweise am besten die geschlossene Eisfläche. Und dann? Dann bringen wir den Anker dort rauf. Du willst mit dem Anker am Eis festmachen? Nein, ich möchte den Anker auf dem Eis festmachen. Und was soll das bringen? Dann werden wir immer noch zerquetscht. Zwischen dem Eis möglicherweise. Auf dem Eis jedoch nicht. Auf dem Eis? Genau. Ich schmelze den Anker ins Eis und dann ziehen wir uns dank des platten Bodens mit der großen Winch aufs Eis. Ach ja, und wie bewegen wir uns dann fort oder warten wir, bis es taut? Dazu komme ich später. Und diesen Plan hat TJ dann umgesetzt und den Kutter tatsächlich aufs Eis gezogen und dort mit Luftsäcken aufgebockt. Anschließend hat er seitlich am Bug Kufen montiert, die zuvor als Reling am Bug dienten. Und ich hatte mich schon gewundert, warum die Teile so klobig aussahen. Krabbenkutter mit Seekuhfänger. Auch die Frage der Fortbewegung hatte TJ wohl im Vorfeld bedacht, denn er hiefte das riesige Laufband unter das Heck und montierte es dort. Nachdem er den Kutter aufs Eis abgelassen hatte, stand dort ein riesiges Krabbenkutter-Schneemobil. Der Schiffsdiesel treibt einen Generator an, der den Strom für den Laufbandmotor liefert. Auf diese Weise sind wir auf dem Eis fast so schnell wie auf dem Wasser und erreichen in Kürze tatsächlich, wenn auch nach einer holprigen Fahrt über das bucklige Eis, Henrietta Island. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich kann es immer noch nicht fassen. Allerdings bin ich gespannt, wie dicht der Kahn noch ist nach dieser ganzen Rumpelei. Die Strukturrisse werden sicherlich nur noch durch den Seepockenbelag zusammengehalten. Ach was, du unterschätzt unser Boot. Das ist nordseeerprobt. Das kann das ab. Dein Wort in Neptuns Gehörgang. Und jetzt? Jetzt gehe ich den Cache suchen und loggen. Da geht er hin. Die drei Gebäude scheinen tatsächlich besser in Schuss zu sein als die Fischerhütte am Kiener Rodden. Naja, hier rottet nix, es ist zu kalt. Ah, ich sehe, er ist gleich da. Mal hören, ob er die Akkus im Funkgerät aufgeladen hat. TJ? Ja? Oh wow, du kannst antworten. Reite doch drauf rum. Gib mir nochmal den verschlüsselten Hinweis. Willst du nicht erst suchen? Nein. Wenn es einen Hint gibt, dann kann man ihn auch verwenden. Na gut. Der Hinweis ist... Bedankt. Frisch hier, aber das Wetter ist gut. Sonnig, aber kalt. Der ganze Kahn ist vereist. Wo ist denn jetzt der TJ hin? TJ? Ja. Was geht? Ich gehe. Bin quasi am Ziel, aber hier ist alles vereist. Wie du siehst, gibt es mehrere Möglichkeiten, wo sich der Gegenstand aus dem Hinweis befinden kann. Ja, dann mach mal. Over und aus die Maus. Da stapft er herum. Mal sehen, ob die Türen abgeschlossen sind oder er hineinkommt. Anscheinend kann er hinein. Das kann ja jetzt dauern. Ich schalte derweil mal aus. Bis später denn. Wer rovert noch so spät dort im Kraterloch? Es ist der Rover auf dem Mars und er rovert noch. Er hat die Platte kalibriert und danach abfotografiert. Doch das Headquarter hat das nicht souveniert. Naja, hatte. Denn mittlerweile ist das Foto des Watson Cameras Calibration Target am Mars Rover endlich übermittelt und das Listing wurde über 70.000 Mal gelockt. Stand 3.4.2021. Von TJ übrigens am 17.3.2021, wofür er ein virtuelles Souvenir-Pepperl erhielt. Also ist alles gut. Wie ihr bemerkt, sind wir kurzzeitig im Jetzt. Zeit, um ein wenig über die derzeitige Situation zu plaudern. Obwohl, es wird wohl eher Monolog als Plauderei. Was die wenigsten wissen, TJ hat's erwischt. Corona hat ihn gefunden, infiziert und die letzten Wochen quarantänisiert. Die gute Nachricht? Es ging vergleichsweise glimpflich ab und er ist offiziell wieder gesund. Auch wenn er selbst das anders sieht, denn gesund bedeutet in diesem Zusammenhang derzeit nicht ansteckend für andere, aber nicht symptomfrei. Weil das Thema zudem eher in den Personal-Podcast passt, sollte dies hier als Info an dieser Stelle genügen. Wir halten also fest, dass TJ sein Quarantänezimmer verlassen und die verwahrloste Dosenhausener Radiostation aufsuchen darf und kann. Was immer das auch für die geneigte Hörerschaft bedeuten mag. Ist das zugig und kalt? Gleich wird sich zeigen, ob die vier Gebäude offen oder verschlossen sind. Alles ist möglich. Noch ein paar Meter und dann werde ich's wissen. Das größere Gebäude hat eine Metalltreppe aufs Dach, zur Antenne, sowie zwei Anbauten. Davon könnte einer so eine Art Vorratsschuppen sein. Naja, falls ja, würde ich dort Werkzeug und Ersatzteile lagern. Oder die Schlüssel, falls ich abschließe. Ich glaube, dort versuche ich es zuerst. Ziemlich heruntergekommen, die Holzhütten. Sie waren wohl mal weiß gestrichen, aber die Farbe ist größtenteils runter. Wo sie fehlt, sieht man grauschwarzes Holz. Oh, und keine Türen. Na prima, manchmal hat man einfach Glück. Dunkel hier. Die Scheiben aus den Fenstern sind teilweise raus oder kaputt. Da hat man sie größtenteils mit Brettern vernagelt. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe dabei. In der Jackeninnentasche selbstverständlich, wegen der Akkus. Erstmal Handschuhe ausziehen. Scheiße, ist das kalt. Da sterben einem sofort die Hände. Ohne Handschuhe geht hier nichts. Was haben wir denn hier? Besser aufpassen, wo man hintritt. Hier liegt eine Menge Kram auf dem Boden. Vielleicht hat hier drin auch mal ein Eisbär gewütet, wer weiß. Ah, ein verrostetes Nageleisen. Wohl für Vorratskisten oder vereiste Türen. Tja, aber nicht das, was ich suche. Wo würde ich einen Cache verstecken? Nicht offensichtlich, sondern eher etwas abseits. Abseits hätte ich auch einen Generator platziert wegen des Lärms. Vielleicht sollte ich den Generator oder zumindest den Generatorschuppen suchen. Und das könnte die kleine vierte Hütte da hinten sein. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Und das Nageleisen nehme ich mit. Zur Sicherheit. Bis später. Scheint ja eine schwierige Geburt zu werden mit seiner Dose. Er hat sich auch nicht mehr gemeldet. Aber solange TJ nicht jammert, ist auch nichts passiert. Von hier unten sieht man leider nicht viel, denn die Gebäude sind höher gelegen. Darum kann man auch nicht ranfahren. Man muss laufen. Aber dann wird ihm wenigstens warm, Jack? Und er hört. Das glaubst du nicht. Lass mich raten, du hast den FTF. Das auch, aber das meine ich nicht. Dann spuck's schon aus. Ich habe etwas gefunden. Und was? Ich hatte gelockt und war gerade auf dem Rückweg auf Höhe der dritten Hütte, die mit dem pyramidenförmigen Dach. Und wie ich so die Rampe raufgucke, scheint innen aus der Dunkelheit der Hütte irgendwas zu leuchten. Aha. Und? Naja, ich dachte, guck halt nach, wenn du schon mal hier bist. Die Tür ist kaputt und ich bin die Rampe rauf, aber je näher ich dem Eingang kam, desto weniger leuchtete es. Und ich dachte zuerst, ich bilde mir das ein. Als ich aber im Türrahmen stand, sah ich, dass es keine Einbildung war, denn in einer Ecke... TJ? TJ? Wo mal wieder die Akkus leer. Dann werde ich die brandheiße Neuigkeit wohl erst erfahren, wenn der Herr wieder an Bord ist. In der letzten Episode erwähnte ich die unveröffentlichte Dose des Herrn Garriott. Mittlerweile ist sie veröffentlicht und, wie vermutet, als Earthcache. Naja, eigentlich vermutete ich Virgil, aber... Es ist halt ein Earthcache. Auch nicht schlecht. unter der Nummer GC95P88 und dem Namen Challenger Deep of the Marianas Trench at 10.925 Meter. Gelegt von Lord British, unserem Herrn Garriott und Dubnium, an den Koordinaten Nord 11 Grad 21.952 Minuten und E 142 Grad 35,390 Minuten. Im Listing steht: To prevent abuse, this Earth cache has been locked and will be unlocked for verified finders. For those who found it, please email the code word printed on the plaque to the following email address for verification. Dann kommt die E-Mail-Adresse. Please note that random code word guesses will not receive a reply. Once verified, you will be required to submit answers to the following questions. Ja, dann folgen noch ein paar Fragen, die es zu beantworten gilt. Dort quasi direkt nebendran liegt nun der vakante FTF für die echte Dose unseres Comedian im Paralleluniversum. Und wie es da weitergeht, hört ihr jetzt. Tatsächlich waren die Akkus leer. Es dauerte eine Weile, bis der Herr den Abhang zum Strand respektive unserem Standplatz des Kutterschneemobils heruntergekommen war. Sein breites Grinsen war unter der oberflächenvereisten Maske zuerst nicht zu sehen. Als er sie abnahm, dafür umso mehr. Auf meine Frage, welche auch so tolle Entdeckung er gemacht hätte, holte er weit aus. Wie gesagt, ich hatte gelockt. Die Dose ist übrigens immer noch wasserdicht, aber das Logbuch war nicht mehr jungfräulich. Irgendein Paul Schmirolanski, seines Zeichens Polarbärjäger, hatte sich da eingetragen. Online hat er, wie wir wissen, jedoch nicht gelockt. Na, vielleicht hat ihn ein Bär erwischt. Egal, aber das ist wichtig, denn ich war gerade auf dem Rückweg auf Höhe der dritten Hütte, die mit dem pyramidenförmigen Dach. Und wie ich so die Rampe raufgucke, scheint innen aus der Dunkelheit der Hütte irgendetwas zu leuchten. Das sah ich, weil die Tür fehlte. Ich bin also die Rampe rauf, aber je näher ich dem Eingang kam, desto weniger leuchtete es. Und ich dachte zuerst, ich bild mir das ein. Als ich aber im Türrahmen stand, sah ich, dass es keine Einbildung war, denn in einer Ecke war ein Loch und da schien die Sonne rein. Gerade wollte ich mich enttäuscht umdrehen, da sah ich ein Büchlein auf dem Boden liegen. So eins mit Gummizug drüber, der alles zusammenhält. Neugierig ging ich hin und hob es auf. Es ist ein Expeditionsnotizbuch. Genau gesagt, dieses hier. Ultra spannende Geschichte. Ja. Ein Notizbuch mit einigen Einträgen. Kein Hinweis, wer es geschrieben hat. TJ feierte es wie die Erstbesteigung des Everest, die Marslandung oder den Fund des Heiligen Grals. Zumindest waren wir dort fertig, konnten weiterfahren und ich hoffte, sofern alles nach Plan liefe, in einigen Tagen in wärmeren Gefilden freies Wasser zu erreichen. Sollte der Kahn dann noch schwimmfähig sein? Und nicht gleich beim Wasser an Schlagseite bekommen und absaufen. Persönliche Aufzeichnung vom TJ. In diesem Buch, was ich gefunden habe, was Jack ja gar nicht sehr behagt, ist ein Hinweis, den ich bemerkenswert finde. Suche GC8DR8H, Peile 17,9 Kilometer in 146,4 Grad. Und darunter, auf einem Felsen liegt ein Stein. Dort soll der Suche Anfang sein. Am höchsten Punkt findet die Gravur, gelesen wird im Dunkel nur. Nur einer findet den Schatz am Ende, so heißt's in Captain Jacks Legende. Captain Jacks Schatz. Da war mal was. Damals verlor sich die Spur doch. Hier ist endlich der lang ersehnte neue Hinweis.